kannte er die Verleger schlecht, deren Interessen meist nicht mit denen der Komponisten übereinstimmen. Bis heute heißt es ja für Klavier, Violine, Horn oder Violoncello oder Viola. Brahms selber hat das Trio am Klavier in Karlsruhe 1865 uraufgeführt, sehr wahrscheinlich mit Naturhorn, also einfachem Waldhorn. Ein Jahr später spielt es ein Trio-Ensemble mit Clara Schumann am Klavier nach und sie berichtet bereits, dass der Hornist nur Ventilhorn spielen wollte. Zum Waldhorn war er nicht zu bringen. Und so ist es im Wesentlichen wohl bis heute geblieben. Der Musikwissenschaftler Wilhelm Altmann schreibt, dass das Werk in den Wäldern von Lichtental bei Baden-Baden entstanden sei. Eine stimmungsvolle und vermutlich sogar historisch zutreffende Einzelheit. Denn wir wissen, dass für Brahms Spaziergänge eine wichtige Voraussetzung fürs Komponieren gewesen sind. Und es lebt ja in diesem Werk wirklich etwas wie ein Hauch von Naturmusik. Instrumente mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre können ja musikalische Charaktere provozieren. Und speziell im Hörnerklang wohnen zwei Tendenzen. Eine des Fernwehs, wenn man so sagen darf, des Rufens ins Weite oder von Weitem, wie es das Volkslied zu Straßburg auf der Schanz so beredt bezeugt, in dem ja das Alphorn angeklagt wird. Im Brahmschen Horntrio kann man an vielen Stellen hören, wie da ein Es ruft, dem später ein Ich oder ein Wir antwortet. So gleich am Beginn ist nicht zunächst das Hauptthema quasi nur als erlauschter, nur vernommener Klang aufzufassen, als wirklicher Einfall also und nicht als subjektive Kundgabe? Es stimmt dazu ja auch jener labile Dominantklang am Anfang, der volle 29 Takte lang nicht zur Landung auf der Tonika ansetzt. Dazu passt auch die metrische Schwingung. Wir hören gleichsam undeutlich und wie von fern, sind im Zweifel, was für eine Takteinteilung wir hören. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oder hören wir auf folgende Weise. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Doch ist diese Unklarheit, wie stets bei Brahms, nicht Zufall, sondern Absicht. Denn hier entspricht sie ja ideal diesem Charakter wie von irgendwoher in diesem einmalig schönen Einfall. Stellen des entsprechenden rezeptiven Ausdrucks gibt es auch im Langsamen im dritten Satz. Aber der Klang des Horns hat seit je ja auch eine ganz andere Tendenz in sich, die aufrufende von Signal und von Jagd. Ihr folgt das Thema des zweiten Satzes des Scherzos. Musik aber beherrscht der Signalcharakter noch den letzten Satz, das virtuose Finale. Man kann mithin von diesem Brahmschen Horntrio sagen, dass es wesentliche objektive Tendenzen des Instrumentalklangs, des Hornes also, nämlich sozusagen die zur Passivität verleitende und die zur Aktivität aufrufende, auskomponiert. Und beidem wird dann subjektiv geantwortet, wobei man zuweilen an ein Ich, manchmal auch an ein Wir denken könnte. Man sollte nun annehmen, dass hervorragende Künstler solchen verborgenen Ausdruckstendenzen in einer Musik nachspüren. Aber leider ist das eher eine Ausnahme. Bei viel gespielten Stücken herrscht, oft genug ganz unerkannt, doch die Routine über die Spiele. Und es gibt eben auch und erst recht eine Routine des Espressivo. Das Wort bedeutet ja ausdrucksvoll, bezeichnet aber nicht den spezifischen Charakter dieses Ausdrucks. Nach ihm eben ist zu fragen. Beispielsweise am Beginn, wo Brahms Dolce Espressivo vermerkt hat. Man kann es ja zum Beispiel offen lassen, was für ein Espressivo beabsichtigt ist und gewissermaßen neutral bleiben, so das Trio Tamás Vasari, Thomas Brandis, Norbert Hauptmann. Dieser Beginn klingt ziemlich bestimmt, ja, etwas übertrieben gesagt, fast marschartig. Dass über den Ausdruck hier wirklich meditiert worden sei, wird man nicht behaupten können. Wird hier eher unempfindlich musiziert, so mehr gefühlvoll mit kleinsten Rubati bei dem Trio von Hepzibah und Yehudi Menuhin und Alan Civil. Besonders der Geiger macht dieses Thema zu seiner eigenen persönlichen Aussage, was diesem musikalischen Gedanken zuwiderläuft. Rudolf Serkin, Michael Tree und Myron Bloom stellen es dagegen in einen viel größeren Raum. Man ist von diesem gleichsam weit ausgespannten Musizieren sogleich gefesselt, fragt sich indessen auch, ob ein so elegischer Ton diesem Andante noch angemessen ist. Aber ein großer Atem wird hier spürbar. Ins Schwarze trifft bei diesem Beginn, wenn man so über Interpretation reden darf, hier das Trio Wladimir, Ashkenazi, Itzhak Perlman und Barry Tuckwell, weil es wie vor sich hinspielt, die Musik zunächst auf sich zukommen lässt, sich rezeptiv verhält. Thank you. Auch Malcolm Frazier, Stoiker Milanova, Hermann Baumann huldigen dem ganz Einfachen, geraten aber späterhin in die Gefahr einer gewissen Harmlosigkeit. Weil das Ashkenazi-Trio so einfach begann, kann es nun wirklich einen Kontrast setzen. Nach der rezeptiven Phase, nach dem Zuhören, beginnt nun das spontane Espressivo, die subjektiv-romantische Sprache. Dabei bleibt aber die Diktion des Ashkenazi-Trios stets leicht und zeigt die Elastizität eines Tanzes, selbst bei den Stellen am Ende des Satzes, in denen, wie so oft an Brahmschen Höhepunkten, das Espressivo wie ein Bekenntnis klingt. Die gleichsam gestaute Musik überströmt hier alle Dämme. Auch hier zeigt das Serkin-Trio eine durchaus andere Auffassung. Das von Brahms hier vorgeschriebene Animato wird nicht als äußere Beschleunigung, sondern als leidenschaftliches Drängen im Innern erfahren. Das Tempo wird nicht wesentlich gesteigert. Der Ausatmungsprozess, mit dem der Satz schließt, wird von vielen Spielern eher gleichgültig behandelt. So, als sei die Hauptsache nun vorbei, und so gewinnt dieser Teil beim Vasari-Trio auch kein eigenes Gesicht. Das Serkin-Trio hingegen hat es nicht nur, wie die meisten Interpreten, auf die Spannungsphasen abgesehen, sondern weiß gerade jene Zeitspannen zu charakterisieren, in denen die große Welle sich langsam senkt. Auch und gerade im Diminuendo wirkt die Energie weiter. Hören Sie hier den ganzen ersten Satz des Horntrios Opus 40 von Brahms, gespielt von dem Trio Rudolf Serkin, Michael Tree und Myron Bloom. Die Aufnahmetechnik scheint hier nicht ganz ideal, weil alles nicht ganz balanciert klingt und das Tempo mag manchem zu breit vorkommen. Aber mir kommt dieses Spiel mit seinen großen Atemzügen wie von einem Goethe-Wort inspiriert vor. Im Atemholen liegt zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Du danke Gott, wenn er dich presst, und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Das war der erste Satz des Horntrios von Brahms, gespielt von Rudolf Serkin, Klavier, Michael Tree, Violine und Myron Bloom, Horn. Ein Blick auf den zweiten Satz zeigt einen musikalischen Charakter, der eindeutig scheint. Ein kräftiges, in Beethoven-Traditionen wurzelndes Scherzo. Und doch sind hier in sehr deutlichen Nuancen Darstellungskontraste zu bemerken. Das Trio mit Malcolm Frazier am Klavier erweckt wiederum durch seine Einfachheit Sympathien. Charakteristischer spielt das Ashkenazi-Trio, zugleich auch leichter, schwereloser. Die langen Noten wirken engagierter. Das Serkin-Trio spielt wiederum langsamer, aber nicht etwa kraftloser. Im Gegenteil gerät der Rhythmus im langsamen Tempo gespannter, die Sforzati klingen aggressiver, die ganze Musik wirkt wie hoch aufgeladen mit Energie. Wir brechen hier ab und wenden uns das nächste Mal den beiden anderen Sätzen des Trios zu. Hören Sie zum Abschluss das ganze Werk vom Ashkenazi-Trio gespielt. Ich gestehe, dass ich von dieser Darstellung sehr überrascht gewesen bin. Nach der solistischen Präsentation Itzhak Perlmanns, des Geigers dieses Trios, im Elgar-Violinkonzert, an die sich einige vielleicht erinnern mögen, hätte ich nicht erwartet, in Perlmann einen idealen Kammermusiker zu finden. Wie leicht wird eine Kritik, die man an der Darstellung eines Stücks übt, doch zum Stempel, den man einem Interpreten im Ganzen aufdrückt. So wird es durchgängig und überall doch gehandhabt. Das Trio Perlmann, Violine, Tuckwell, Horn, Ashkenazi, Klavier hat hier einen überaus glücklichen Moment in seiner balancierten, differenzierten Wiedergabe. Robert Schumann empfahl einmal Johannes Brahms, viel alte Musik zu studieren, um deren Gesangsgeistes inne zu werden. Man könnte dieses Wort zum Motto dieser im Wortsinn schönen Interpretation machen. Hören Sie nun Brahms Horntrio Opus 40 mit Wladimir Ashkenazi, Itzhak Perlmann und Barry Tuckwell im Ganzen. Musik.